Diese verlogene Gesellschaft hat in deiner Seele Einsamkeit gesät. Nun bist du auf der Suche nach deiner wahren Identität. Dein Geist ist geblendet durch der Medienlügen. Doch finde deinen Weg und lass dich niemals betrügen. Finde deinen Weg, auch wenn er hart und steinig ist. Finde deinen Weg und denk daran, dass du ein Deutscher bist. Finde deinen Weg, den Weg, den nur ein Kämpfer geht. Finde deinen Weg, damit Deutschland doch versteht. Die Freiheit deines Glaubens hat dir dieses System genommen. Nun stehe auf und wehre dich, sonst gibt es kein Entkommen. Vergiss nicht deine Herkunft, du bist Deutscher so wie ich. Reihe dich ein in unseren Kampf, am Horizont ein neues Licht. Finde deinen Weg, auch wenn er hart und steinig ist. Finde deinen Weg und denk daran, dass du ein Deutscher bist. Finde deinen Weg, den Weg, den nur ein Kämpfer geht. Finde deinen Weg, damit Deutschland auch versteht. Deine Zukunft, sie wird zerstört, und auf die Zukunft deiner Kinder. Dein Vaterland nur zum Euroslamm, vielleicht können wir es doch noch verhindern. Sei bereit zum nationalen Widerstand, in dir lebt noch die deutsche Kraft. An unserer Seite bist du niemals allein, und so ist es auch mal geschafft. Finde deinen Weg, auch wenn er hart und steinig ist. Finde deinen Weg und denk daran, dass du ein Deutscher bist. Finde deinen Weg, den Weg, den nur ein Kämpfer geht. Finde deinen Weg, damit Deutschland auch versteht. Ja, damit Deutschland auch versteht.